einkaufen. Schnaps einkaufen. Alles saufen. Wir feiern einen Sauf. Drugs einkaufen. Fress einkaufen. Noch mehr saufen. Wir feiern einen Fress. Kippen kaufen. Ganz viel rauchen. Ganz viel schlauchen. Wir feiern einen Rauch. Ganz viel saufen. Ganz viel rauchen. Ganz viel kotzen. Wir feiern einen Kotz.